Jordan. Wir haben heute Morgen in 3 Sprachen gesungen. Natürlich auf Deutsch. Don't want to talk too loud now. Okay. Singing in Deutsch, we're singing in English. Wir haben in Deutsch gesungen und auf Englisch. And then we were singing a song of the heart. Und dann haben wir ein Lied des Herzens gesungen. You could also describe it as a song of love. Du könntest auch sagen, es ist ein Liebeslied. I don't often in songs like kind of weird things. Oft mag ich es nicht, wenn in Liedern so seltsame Sachen passieren. But this morning with that song "Whoa" and "La La La", that kind of thing. Aber heute Morgen bei diesem Lied mit dem "Whoa" und dem "La La La". That wasn't weird. Das war nicht komisch. I mean, maybe that was a little strange to you. I don't know. Vielleicht war das für euch etwas seltsam. But you know what? It's just a song of the heart, of the soul, going out to God. Aber das ist einfach ein Lied des Herzens und der Seele, das rausgeht zu Gott. You know what I was picturing as we were singing some of those songs this morning? Und während wir heute Morgen diese Lieder gesungen haben, habe ich mir vorgestellt. I was picturing the Lord dancing with us from that song. Habe ich mir vorgestellt, dass der Herr mit uns tanzt. And you know, He wants to dance with you. Und weißt du, er möchte mit dir tanzen. He wants a love relationship with you. Er möchte eine Liebesbeziehung mit dir. I was thinking about Sarah and Enno's wedding. Ich habe an Sarahs und Enno's Wedding Hochzeit gedacht. The celebration they had here. Und die Feier danach, die wir hier hatten. Unfortunately, not all of you were able to be here because it was a limited size. Leider konnten nicht alle hier sein, weil der Raum zu klein ist. But during towards the end, they had a song that we've shown here before. Help me, Priscilla. What's the Peterson? Dancing in the Minefields. It's a Christian song about older people dancing together. Am Ende von der Feier hatten sie ein Lied hier, das heißt im Minenfeld zu tanzen. And Priscilla and I can picture ourselves perfectly with that group of people. In dem Video sieht man ältere Leute, die miteinander tanzen, und Priscilla und ich konnten uns total vorstellen, wie wir older married ein älteres verheiratetes Paar, und wir konnten uns vorstellen, dass wir die beiden wären. But I almost was going to say, Priscilla, come on up here and let's dance right now. Und ich habe fast gesagt, Priscilla, komm, wir tanzen jetzt hier vorne. But I know that I would make a fool of myself, so I Aber ich weiß, dass ich mich da zum Trottel machen würde, und deswegen lasse ich das lieber. But I really want you to know, God wants to dance with you. Aber ich möchte wirklich, dass du weißt, Gott möchte mit dir tanzen. He wants such a heart relationship of oneness with you that you just flow together in life. Er möchte so eine Herzensbeziehung der Einheit mit dir, dass ihr gemeinsam durchs Leben fließt. And so we need to recognize this about our relationship with God. Und wir müssen das erkennen in der Beziehung mit Gott. He loves us more than we can imagine. Er liebt uns viel mehr, als wir uns vorstellen können. And he doesn't want to come and just bring us heaviness. Und er möchte nicht kommen und uns eine Last auflegen im Leben. He wants to pour out his mercy and grace upon us. Sondern er möchte seine Gnade und Güte über uns ausgießen. He wants us to be able to respond to that. Und er möchte auch, dass wir fähig sind, dem zu antworten. And join him in his dance. Und ihn begleiten in dem Tanz. We join him. Wir begleiten ihn. We let him lead. Wir lassen zu, dass er leitet. And we're just in his arms, flowing in life together. Und wir sind einfach in seinen Armen und fließen so gemeinsam durchs Leben. If you haven't experienced that kind of love relationship, I'm going to pray for you right now. Wenn du diese Art der Liebesbeziehung noch nicht erfahren hast, dann bete ich jetzt für dich. And I'm just going to say a prayer and I'm going to ask God to visit you with that kind of relationship. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und einfach Gott bitten, dass er dich mit dieser Art von Beziehung dir begegnet. Father, thank you for the unbelievable love that you have shown us. Vater, danke für die unglaubliche Liebe, die du uns gezeigt hast. Thank you, God, for sending Jesus to die for us. Danke Gott, dass du Jesus gesandt hast, damit er für uns stirbt. And I pray that each one of us will join your dance. Und ich bete, dass jeder von uns in den Tanz mit dir einsteigt. We will join our hearts to you in a love relationship. Dass unsere Herzen mit deinem vereint werden in einer Liebesbeziehung. And you will be the only one from our hearts, the only one we dance with. Und dass du der einzige wärst, mit dem wir tanzen. You will be our Lord and our King. Dass du unser Herr und unser König wärst. We will worship you and you alone. Dass wir dich und nur dich anbeten. We will give our lives to you and you alone. dass wir nur dir unser Leben geben. And we thank you, God, for touching us with this unbelievable love. Und wir danken dir, Gott, dass du uns berührt hast mit dieser unglaublichen Liebe. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Now you may have thought that prayer only dancing with God. I don't mean it. I mean about worship, okay? Und das mit dem nur mit Gott tanzen, das meine ich in Bezug auf Lobpreis. You can dance with your wife, it's okay. Du kannst schon mit deiner Frau tanzen. Okay, okay. And maybe somebody else, but und vielleicht auch noch okay. Mit anderen. All right. After this, towards the end of the service, we're going to have a couple people come and share with you what's going on in their lives. Zum Ende dieses Gottesdienstes werden ein paar Leute kommen und erzählen, was in ihrem Leben gerade passiert. Some very good things happening. Gute Dinge, die passieren. We've got some people leaving in a very good way. Ein paar Leute werden uns verlassen und das ist gut. Sie verlassen uns aus einem guten Maybe Grund. It's really good. Okay. No. Actually, they're going to be doing some missions work in other countries. Sie werden Missionsarbeit machen in anderen Ländern. But they're still part of our church, okay? So I don't want you worrying during the service. Aber sie bleiben trotzdem Teil unserer Gemeinde, okay, also macht euch jetzt während des Gottesdienstes keine Sorgen darum. Let's look at Luke chapter 6, verses 37 and 38. Lass uns Lukas 6, Vers 37 und 38 anschauen. And while we're reading this, I want you to be thinking, what is the subject of these verses? What is the subject of these verses? Und während wir das lesen, möchte ich, dass ihr euch überlegt, was ist das Thema in diesen Versen? Okay, go ahead, read that. Richtet nicht über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man auch euch messen. What would you say the subject of this is? Was würdest du sagen, worum es in diesen Versen geht? Somebody. Irgendjemand. Come on, you're Germans. Come on, you have a thought. Ihr seid Deutsche, ihr habt Gedanken. Viel Gedanken. To not put somebody into a box. To not put somebody into a box. Okay, good. What's the main? If you chose one word, choose one word. What Ein is the Wort. Main word? Tolerance, okay. Toleranz. Huh? Okay. Huh? Judging. Richten. The measurement. Okay. Boy, come on. How about give? Wie wär's mit geben? How many times is the word give in there? Wie oft kommt das Wort geben davor? Does it say? Auf Deutsch it's not so clear, huh? I'm sorry. Read the English. I'm sorry. Im Deutschen ist das nicht it's so really, deutlich. Really the thing is about giving. Hier geht es wirklich ums Geben. If you give judgment, you will receive judgment back. Wenn du richtest, dann wirst du auch gerichtet werden. If you give condemnation, you will receive condemnation back. Wenn du verdammst, wirst du auch verdammt werden. If you give forgiveness, you will receive forgiveness back. Und wenn du vergibst, wird dir auch dir vergeben. Give and it will be given to you. Gib und dir wird gegeben. So it's give, give, give, give. Es ist geben, geben, geben, geben. And this is really important for us to understand as Christians. Und es ist für uns als Christen sehr wichtig, das zu verstehen. Now, most of the time when people who have been Christians for a long time, when they read this verse, the last part of this verse, so Leute, die schon seit längerer Zeit Christen sind und hier diesen Vers lesen, den letzten Teil, give and it shall be given back to you. Gib und dir wird gegeben. They normally think about money because this is the way preachers often preach this. Dann denken sie ganz oft an Geld, weil das die Art und Weise ist, wie Prediger über diese Stelle predigen. And I know I've used that verse in offerings before. Und ich weiß, dass auch ich das schon diesen Vers schon benutzt habe für das Opfer. But you know, the word money is not even mentioned there. Aber das Wort Geld wird da noch nicht mal erwähnt. Whatever you give. Egal was du gibst. Now it can be money. Es kann Geld sein. But it can be other things too. Aber es könnten auch andere Dinge sein. And so it's saying, be very careful here. Und hier steht dann, sei sehr vorsichtig. Realize that whatever you give, it will come back. Sei dir bewusst, dass egal was du gibst, es kommt zurück. If it's bad that you're giving, it will come back. Wenn du Schlechtes gibst, dann kommt es zurück. But if it's good that you're giving, it will come back too. Aber wenn du Gutes gibst, dann kommt auch Gutes zurück. So we have to really grab a hold of this giving concept that God presents to us. So wir müssen versuchen, dieses Konzept des Gebens wirklich zu ergreifen, das Gott hier hat. Make sure that we're giving the right stuff. Und sicher gehen, dass wir das Richtige geben. Let me tell you something about last week's message that I have to make clear this morning. Ich muss noch etwas klarstellen von der Botschaft vom letzten Mal. Actually, you can see it in the very first sentence of this. Ihr könnt es hier schon im ersten Satz sehen. It says, judge not and you shall not be judged. Da steht, richtet nicht und du wirst auch nicht gerichtet werden. Last week I had said that we need to be fruit inspectors. Letzte Woche habe ich gesagt, dass wir Fruchtbegutachter sein müssen. And I want to make it real clear. When I said that, I mean we need to inspect our own fruit, not somebody else's fruit. Und wenn ich das gesagt habe, dann meine ich, dass wir unsere eigene Frucht beurteilen und nicht die des anderen. After we were going home and Priscilla was talking to me, she says, Jim, some people will start inspecting everybody else's fruit. Und als wir nach Hause gegangen sind, sagte Priscilla, Jim, auf einmal fangen die Leute jetzt an, die Frucht der anderen zu beurteilen. I said, oh, no, please, no, that's not what we're doing. Und ich sagte, nein, das ist nicht, was ich meinte. We're not going around saying, how is your life, how is your life, how is your life. Wir gehen jetzt nicht rum und sagen, wie ist dein Leben, wie ist dein Leben. We judge ourselves. Sondern wir beurteilen uns nur we selbst. We say, how is my life? Wir fragen uns, wie ist mein so Leben. Judge not that you shall not, so you shall not be judged. Also richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet werden. All of these things that you give out, it's going to come back to you. Alles, was du gibst, kommt zurück zu dir. And it will even come back more. Und es kommt auch noch stärker zu dir zurück. So, this subject of giving is what I want to talk about this morning. So dieses Thema des Gebens, darüber möchte ich heute Morgen sprechen. God's heart is a heart of absolute full giving. Gottes Herz ist ein Herz, das einfach nur vollständig und komplett geben möchte. And there's no holding back of that giving whatsoever. Und es gibt nichts, was er zurückhalten würde. And if we are going to be Christ-like ones, Christians, und wenn wir jemand sein möchten, der Christus ähnlich ist, also Christen, we've got to be a people who are giving. Dann müssen wir Menschen sein, die geben. Now, for that to really happen, some serious things have to change in our hearts. Und damit das passieren kann, müssen sich ein paar bestimmte Dinge in unserem Herzen ändern. Our hearts need to be transformed. Unsere Herzen müssen verändert werden. And I want to take us to a portion of scripture. Ich möchte uns eine Bibelstelle it's, zeigen. It's found in Deuteronomy. Steht in 5. Mose. And it's going to give us a picture of how God told the Israelites they should be treating other people. Und das gibt uns ein Bild davon, wie Gott zu den Israeliten sagte, wie sie andere Menschen behandeln sollten. And it gives us a beautiful picture of how the heart needs to be changed or how the heart needs to be giving to others. Und das gibt uns ein Bild davon, wie das Herz sein sollte, damit wir anderen geben können. And so I want to go through this morning. Also möchte ich da heute durchgehen. First we're going to look at 2 Corinthians 9 verse 7, and it says very short at the end of this verse, it says God wants us to be cheerful givers. In 2. Korinther steht am Ende von Kapitel 9 Vers 7, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. God loves a cheerful giver. Gott liebt einen fröhlichen Geber. How can you and I be cheerful in giving? Wie können wir fröhlich sein, indem wir geben? How can we just have such joy about giving the money that we've worked so hard for? Wie können wir Freude darüber empfinden, dass wir das Geld abgeben, für das wir so hart gearbeitet haben? How can we be just like full of laughter and just this unbelievable heart that says, wow, it's so fantastic? Wie können wir voll sein mit Lachen und mit diesem Herzen, das sagt, oh, das ist so schön? When you have to give your time to somebody who's not appreciating it. Wenn du vielleicht deine Zeit jemandem gibst, der es gar nicht wertschätzt. Or you give your energies and you give your whole heart and you invest in people and they turn their back on you. Oder wenn du dein Herz gibst und deine Energie und du investierst in Menschen und sie drehen dir den Rücken zu. Or you show a person love and then they stab you in the back. Oder du zeigst einer Person Liebe und sie dreht sich von dir weg. How can we have a cheerful heart when we're giving out like this? Wie können wir ein freudiges Herz haben, wenn wir so geben? You know, when I think about this cheer, this joy, I think about a new baby that's born. Wenn ich über diese Freude nachdenke, dann denke ich an ein neugeborenes Kind. You see, a new baby comes into the world and it is just unbelievable, especially for the parents. Wow, this is unbelievable. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist das unglaublich, ganz besonders für die Eltern. And you just want to jump up and down, and you just, there's this unbelievable joy that comes upon you. Du möchtest einfach hoch und runter springen, und es gibt diese unglaubliche Freude, die dich erfüllt. That's the kind of heart we should have when we're giving out to other people. Und das ist das Herz, das wir haben sollten, wenn wir anderen etwas geben. We're so free. Wir sind so frei. We're so happy. Wir sind so froh. Because we're able to give. Weil wir geben dürfen. So our hearts though are not naturally this way. Aber unsere Herzen sind natürlicherweise nicht so. And so let's look at this. Let's look into Deuteronomy chapter 15. Also lasst uns 5. Mose Kapitel 15 anschauen. And what I'm going to do, we're going to look at verses 7 through 15, but we're going to take it one step at a time. We're going to take it in four parts. Wir werden die Verse 7 bis 15 anschauen, aber so nacheinander. And I'm going to show you four different things that need to be in our hearts for us to be happy, cheerful givers. Und ich werde euch vier unterschiedliche Dinge zeigen, die in unserem Herzen sein müssen, damit wir freudige Geber sein können. So we'll read verses 7 through 9 first of all. Lesen zuerst Verse 7 bis 9. Wenn aber dein Bruder, ein anderer Israelit, Not leidet, irgendwo in dem Land, das der Herr euch geben wird, dann darfst du nicht hartherzig sein und deine Hand vor deinem Bruder verschließen. Leih ihm gegen ein Pfand, so viel er braucht. Sei auch nicht so gemein und berechnet, dass du denkst, das siebte Jahr ist nicht mehr fern, dann muss ich ihm die Schulden erlassen. Gönne ihm das und lass ihn nicht vergeblich bitten. Wenn er sich beim Herrn über dich beklagen muss, hast du schwere Schuld auf dich geladen. Now let me set the situation for you here. Lass mich euch die Situation beschreiben. The scriptures just before this talk about what's called the year of Jubilee. Year of Jubilee. Ach so. Yeah. In den Versen davor geht es um das Erlassjahr. And that year of Jubilee in Israel was the seventh year. Und dieses Jahr war das siebte Jahr in Israel. What would happen is all loans and everything owed by somebody would be forgiven. Und dann mussten alle alles was geliehen wurde musste vergeben werden. If I borrowed money from you, wenn ich von dir Geld geborgt hatte, and I have not completed the payments back to you on the seventh year, the loan was finished. Und wenn ich bis zum siebten Jahr dir noch nicht alles zurückgezahlt hatte, dann war das trotzdem da zu Ende und ich habe dir nichts mehr geschuldet. And so then this instruction comes. Und jetzt kommt diese Anweisung. And it says, when your brother is in need, und das heißt, wenn dein Bruder Not leidet, give to him. Dann gib ihm. And do not think about that period of time of the year of Jubilee when you're giving to him. Und denk nicht an dieses Erlassjahr, wo du ihm gegeben hast. Don't be thinking, there's only 2 years left to the year of Jubilee. I can't loan him money right now. Denke nicht, es sind nur noch 2 Jahre bis zum Erlassjahr. Ich kann ihm jetzt nicht etwas leihen. If I give him money right now, I won't get it all back. Wenn ich ihm jetzt Geld gebe, dann kriege ich nicht alles zurück. Don't think that way. Denke nicht so. The first point that we need to realize, das Erste, was wir uns bewusst machen müssen, is we cannot be selfish. Wir dürfen nicht egoistisch sein. We cannot be thinking, what is in it for me? Wir dürfen nicht denken, was springt da für mich raus? Let's show this. Babies are born with this ability to want. Babys werden geboren mit dieser Fähigkeit, etwas zu wollen. You know, I heard one man say he thinks that the first word a child learns is mine. Jemand sagte mal, ich glaube, das erste Wort, das ein Kind lernt, ist meins. I think that you learn mine and I want before they can even talk. Ich glaube, sie lernen meins und ich möchte, bevor sie überhaupt sprechen können. And I'll be very honest with you. We are selfish people. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, wir sind selbstsüchtige Menschen. And even when we're being good and giving, und selbst wenn wir gut sind und etwas geben, many times it is with a hidden motive. Ist es ganz oft mit einem versteckten Motiv. It's a motive to get from that person something else. Mit dem Motiv von dieser Person etwas anderes zu bekommen. So much of what we do is just with this desire to get and to receive. So vieles von dem, was wir tun, hat diesen Wunsch dahinter, dass wir etwas zurückbekommen möchten. I may do something for you so that you like me. Vielleicht tue ich etwas für dich, damit du mich magst. That's selfish. Das ist selbstsüchtig. That's for you. Das ist für dich. I do something for you so that you will think highly of me. Ich tue etwas für dich, damit du höher von mir denkst. Or I do something to show how much power I have. Oder ich tue etwas, damit du siehst, wie viel Macht ich habe. Or to show how much money I have. Oder damit du siehst, wie viel Geld ich habe. All kinds of things. Alles Mögliche. Sometimes we do things to manipulate people so that we can get something out of them in the future. Manchmal tun wir etwas, um Leute zu manipulieren, damit wir etwas von ihnen in der Zukunft erhalten. Ah, if I do this for them now, wenn ich das für sie jetzt mache, then when I need something in the future, dann wenn ich später etwas brauche, they'll have to answer. Dann müssen sie mir helfen. They'll have to help me. Sie müssen mir antworten. They owe me. Und sie schulden mir etwas. If we are going to be givers with freedom in our hearts, wenn wir Geber sein möchten mit Freiheit in unserem Herzen, being able to truly rejoice, be truly happy when we're giving. Und wirklich voller Freude sein möchten, während wir geben, we can't be giving with a selfish motive behind it. Dann können wir nicht mit selbstsüchtigen Motiven dahinter geben. We have to be willing to give completely free without expecting anything back. Wir müssen ganz frei geben, ohne irgendetwas zurückzuerwarten. The reason so many relationships, one of the reasons so many relationships break down, ein Grund dafür, dass so viele Beziehungen kaputt brechen, is because people have this feeling of, I gave to you, but you're not giving back to me. Ist, weil so viele Leute das Gefühl haben, ich habe dir doch gegeben und du gibst mir nichts zurück. And what the problem is there is an expectation in our own hearts. Und das Problem ist, dass in unserem Herzen eine Erwartung ist. We're expecting to get. Wir erwarten, etwas zu bekommen. That's in our hearts. Das ist in unserem Herzen. It may not be in our mind. Vielleicht nicht in unserem Kopf. But that's our heart. Aber das ist in unserem Herzen. And our heart needs to be changed. Und unser Herz muss verändert werden. Clearly we read the scripture that we will receive. Wir haben diese Schriftstelle gelesen, dass wir empfangen werden. God promises to give to us. Gott hat uns versprochen, uns zu geben. But if that is the motive, aber wenn das Motiv ist, if this is what's in our hearts, I'm giving so that I can get, wenn das in unserem Herzen ist, ich gebe, damit ich empfange, we will be disappointed. Dann werden wir enttäuscht werden. And we cannot give freely and with joy in our hearts. Und wir können dann auch nicht frei geben und mit Freude in unserem Herzen. Receiving back is God's business. Etwas zurückzubekommen ist Gottes Sache. We might receive back appreciation for people and we might not. Vielleicht bekommen wir Wertschätzung von den Menschen, vielleicht aber auch nicht. People might understand us and they might not. Leute verstehen uns vielleicht, vielleicht aber auch nicht. We might help somebody and in the future they don't help us. Vielleicht helfen wir jemandem, aber er hilft uns später nicht. So ist halt die Realität. But we can't give if our hearts are, we can't give the right way if our hearts are selfish. Aber wir können nicht wirklich auf die richtige Art und Weise geben, wenn unser Herz selbstsüchtig ist. Number two. Nummer zwei. Let's read verses 10 and 11. Verse 10 bis 11. Hilf ihm gern, tu es nicht widerwillig. Dafür wird dir der Herr auch alles gelingen lassen, was du unternimmst. Es wird in eurem Land immer Arme geben. Deshalb befehle ich euch, unterstützt eure armen und notleidenden Brüder. Now, let's show this picture. Sometimes after we give, manchmal, nachdem wir gegeben haben, we look just like this little guy here. Sehen wir genauso aus wie dieser kleine Junge da. You know, we start thinking about, what did I do? Wir fangen an zu denken, was habe ich nur getan? And we start second guessing ourselves. Und wir fangen an. We start thinking, oh, maybe I did the wrong thing. Und wir fangen an zu zweifeln und denken, vielleicht haben wir das Falsche getan. And sometimes we can start really feeling bad. Und manchmal fangen wir dann an, uns wirklich schlecht zu fühlen. Here's the main reason we feel bad about giving. Der Hauptgrund, warum wir uns beim Geben manchmal schlecht fühlen. Real giving requires the loss of something. Wenn wir wirklich geben, dann geht damit einher, dass wir etwas verlieren. I'm losing something that I have. Ich verliere etwas, was ich besessen habe. It might be money. Vielleicht ist es Geld. It might be time. Vielleicht Zeit. It might be emotional energy. Und es könnte auch emotionale Energie sein. It might be it could be a lot of different things. Es könnten alle möglichen unterschiedlichen Dinge sein. But real giving means I'm losing something. I'm giving it away. Aber echtes Geben bedeutet, dass ich etwas verliere, dass ich es weggebe. And the problem comes when we feel we have a right and we possess something and it's ours. Und das Problem entsteht, wenn wir das Gefühl haben, dass wir das ein Recht haben, dass wir etwas besitzen, dass es uns gehört. If my money is mine and I possess it. Wenn mein Geld meins ist und mir gehört. Then I can't give it without feeling bad. Dann kann ich nicht geben, ohne mich dabei schlecht zu fühlen. We need to change our thinking about this. Wir müssen unser Denken hier verändern. You know, we have a lot of things. Wir haben ganz viele Dinge. But all that we have, we need to realize is only a gift from God. Aber alles, was wir haben, und das müssen wir uns bewusst machen, ist nur ein Geschenk von Gott. As much as we've worked hard for it, so sehr wir dafür auch hart gearbeitet haben, and as much as we in a sense deserve what we've received in one sense, und so sehr wir das vielleicht auf gewisse Art und Weise auch verdient haben, we need to realize that we really don't. Müssen wir uns bewusst machen, dass wir es wirklich we really nicht don't verdienen. Have as much control as we think we have. Dass wir nicht so viel Kontrolle haben, wie wir denken, dass wir haben. It could easily be that I be laying in a hospital bed without being able to move or to speak. Es könnte ganz leicht passieren, dass ich in einem Krankenhausbett sitze, ohne dass ich mich bewegen kann oder sprechen kann. That could be very possible. Das ist etwas, was sehr möglich ist. But I'm not. I'm standing here and I'm able to talk to you. Aber so ist es nicht. Ich stehe hier und ich kann zu euch reden. It could be that I be a little boy in a jungle village with no education. Es könnte sein, dass ich ein kleiner Junge in einem Dschungeldorf bin ohne irgendeine Ausbildung. And no ability to have anything major that I can help other people with. Und dass ich nichts wirklich besitze, womit ich anderen helfen könnte. But that's not the situation for me. Aber das ist nicht, was auf mich zutrifft. And don't get me wrong, I'm not looking bad about that. Bitte versteht mich nicht falsch, ich schaue da nicht drauf herab. But what I'm saying is that we need to realize how blessed we are. Aber was ich sage, ist, wir müssen uns bewusst sein, wie gesegnet wir sind. And we really don't have that big a choice about it. Und dass wir nicht wirklich so eine große Wahl haben. This is only a gift from God for us. Das ist nur ein Geschenk an uns von Gott. It is a gift from God that we live in a city where we can have a roof over our head and food on our table. Es ist ein Geschenk, dass wir in einer Stadt wohnen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und Essen auf unserem Tisch. It's a gift from God that we're not in a war zone right now. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir uns nicht gerade in einem Kriegsgebiet befinden. It's a gift from God that we can talk and we can breathe and we can communicate. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir reden können, dass wir atmen können und dass wir uns verständigen können. Our life could be gone in a second. Unser Leben könnte in einer Sekunde vorbei sein. And it is a gift from God that we exist here on this earth right now. Und es ist ein Geschenk Gottes, dass wir jetzt gerade hier auf dieser Erde existieren. And so we need to change our thinking here. Also müssen wir unser Denken verändern. All that I have is only because it is a gift from God. Alles, was ich habe, ist ein Geschenk Gottes. And so when I give something, wenn ich jetzt etwas gebe, I don't have to have the attitude that it's mine. Dann muss ich nicht diese Einstellung haben, es ist meins. And I'm losing something that's mine that I deserve. Und ich verliere etwas, was eigentlich mir gehört und was ich verdiene. Instead, I'm able to freely give. Stattdessen bin ich frei, um zu geben. And I can trust God. Und ich kann Gott vertrauen. Hey, if I lose all the money I have, I can trust God. Wenn ich alles Geld verliere, das ich habe, dann kann ich immer noch He Gott vertrauen, faithful to me. Weil er treu ist. I've recently read about some people where God some wealthy people. Ich habe letztens über wohlhabende Menschen gelesen. Where God has spoken to their hearts. Wo Gott zu ihren Herzen gesprochen hat. One man, three times. Zu einem Mann hat er dreimal gesprochen. Maybe more, but at least three times. Vielleicht auch mehr, aber mindestens dreimal. And God said to him to give every penny he had. Und Gott sagte zu ihm, dass er alles geben soll bis auf den letzten Cent. And it was a lot of pennies. Und es waren ganz, ganz viele Cents. His house. Sein Haus, his cars, sein Auto, seine Autos, all of his bank account, sein ganzes Bankkonto, everything, alles, to give it away, wegzugeben. And he did it. Und er hat es gemacht. At least three times in his life. Mindestens dreimal in seinem I Leben. I shouldn't say he did it. Ich sollte nicht sagen, er hat he es gemacht, and his wife. Sondern er und seine Frau. You know, if your wife's not willing to go along with you, that's going to be tough. Weißt du, wenn deine Frau nicht bereit ist, mit dir zu gehen, dann wird das richtig hart. The last time he did it, das letzte Mal, wo er das gemacht hat, within 6 weeks, ist innerhalb von 6 Wochen, he had even more back. Hat er noch mehr zurückbekommen. Within 6 weeks. Innerhalb von 6 Wochen. Now, my point is not this. It is not give and get. Mein Punkt ist nicht, dass du gibst und zurückbekommst. And in fact, if we have that attitude, we're selfish. Und wenn wir diese Einstellung haben, dann sind wir selbstsüchtig. And we need to be really careful about this. Und da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. We do not give to get. Wir geben nicht, um zu bekommen. That is a wrong heart. Das ist das falsche Herz. But God is faithful. Aber Gott ist treu. And when you give in the with the right heart. Und wenn du mit dem richtigen Herzen gibst. And when you say, my life is not my own, it is yours, Lord. Und wenn du sagst, mein Leben gehört nicht mir selbst, sondern es ist deins, Gott. And what I have is not mine to hold and to use for myself. Und was ich habe, ist nicht meins, damit ich es behalte und für mich selbst verwende. I'm yours, God. Sondern ich gehöre dir, Gott. I'm not the Lord of my life, you're the Lord of my life. Ich bin nicht der Herr meines Lebens, sondern du bist der Herr meines and Lebens. When we can give with that free heart, und wenn wir mit diesem freien Herzen geben, God is incredibly faithful to provide for our lives. Dann ist Gott unglaublich treu, um sich um unser Leben zu kümmern, uns zu versorgen. And the man, if he didn't receive back, that was okay, he could trust God. Und wenn dieser Mann nicht zurückbekommen hätte, dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Er hat Gott vertraut. We need to have this right heart and not grieve because it's mine. Und wir müssen dieses richtige Herz haben und nicht trauern, weil es meins war. Let's not be this little guy. Come on. Lasst uns nicht so sein wie dieser kleine Junge. Please, everybody, when we give, let's not then go, oh. Bitte, wenn wir geben, dann lasst uns nicht so dem nachtrauern. I'm losing so much. Ich verliere so viel. Wrong heart. Falsches Herz. We have a heart that's glad to give. Wir haben ein Herz, das sich freut zu geben. Okay, number three. Nummer drei. Let's read in Deuteronomy Verse 12 bis 14. Wenn jemand aus Israel, dein Bruder oder deine Schwester, sich als Sklaven oder Sklavin an dich verkauft, dann soll der Betreffende dir 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr musst du ihn wieder freigeben. Schick ihn aber nicht mit leeren Händen weg, sondern gib ihm reichlich von dem, was der Herr dir geschenkt hat. Schafe und Ziege, Korn und Wein. So let's look at this picture here. Lass uns dieses Bild anschauen. Here's an expression of what this is about. Das ist ein Ausdruck, worum es hier geht. Don't think, oh, I'm just going to give a little bit. Denke nicht, oh, ich werde nur ein bisschen geben. What can I afford to give? Was kann ich mir leisten zu geben? What am I going to give that doesn't really hurt me? Was werde ich geben, damit es mich nicht wirklich betrifft? Mich verletzt. The scripture here, the picture here we have here is that this they're going to be incredibly generous with giving. Das Bild, das wir hier haben, ist, dass sie unglaublich großzügig sein werden in dem, was sie geben. I want to give love generously to people. Ich möchte großzügig Liebe an Menschen geben. Am I going to be hurt at times? Werde ich verletzt werden manchmal? I can guarantee you it will happen. Ich kann dir garantieren, dass das passieren wird. That's life. So ist das Leben. People are going to be people. Menschen werden Menschen sein. And they're going to be hurtful sometimes. Und sie werden manchmal verletzend sein. But I don't give, oh, only so far so that I don't get hurt. Aber ich gebe nicht nur so weit, damit ich nicht verletzt werde. I'm going to love you just enough so that I can protect myself. Ich werde dich nur so viel lieben, dass ich mich immer noch selbst beschützen kann. We give generously. Nein, wir geben großzügig. Freely. Frei. And we trust God. Und wir vertrauen Gott. We give more than is deserved. Wir geben mehr als verdient wurde. Because that's the heart that can be glad in giving. Weil das ist das Herz, das sich freuen kann am Geben. We give forgiveness. Wir geben Vergebung. How about that time when Jesus was talking? Somebody was asking Jesus, how many times do you forgive? So an dieser einen Stelle, wo jemand Jesus gefragt hat, wie oft muss ich vergeben? And Jesus just blew their mind. Und Jesus hat einfach sie total vom Hocker gehauen. Do I do it? Somebody help me. What was this? Seven times? 17. Yeah. 7 times in a day? Do I do it 7 times in a day? Muss ich 7 Mal am Tag vergeben? You know, if Priscilla had to forgive me 7 times in a day, that would be a hard day for her. Wenn Priscilla mir 7 Mal am Tag vergeben müsste, wäre das ein harter Tag für sie. Does that sound bad? Hört sich that das schlimm an? That doesn't sound bad, does it? About you? No. That wouldn't be a... She's a good forgiver. Sie ist ein guter Priscilla Vergeber. Priscilla has to be a good forgiver. Das soll dich nicht falsch anhören. But if it's 7 times, what? 70, right. 7 times 70. Whoa, that would be a really, I would really be a bad boy. Aber wenn es 7 mal 70 am Tag wäre, dann wäre ich echt ein schlimmer. That would be really the probably the worst day I've ever had. Dann wäre das vielleicht der schlimmste Tag, den ich je hatte. 7 times 70. 7 mal 70. Hey, so he's just saying, hey, it's so much. You want to do it so much that it's just beyond being able to think about. Und er sagt hier einfach, du musst es so oft machen, so oft, dass es weit über das hinausgeht, was du dir vorstellen kannst. Don't be stingy. Don't hold back in giving. Sei nicht geizig, halt nicht zurück in dem, was du gibst. Be generous in your giving. Sei großzügig in dem, was du gibst. Don't just think, oh, well, what can I hold on to? Sag nicht, ah, was kann ich noch zurückbehalten? And the third thing. Und das dritte. Let's look at verse 15. Das vierte. Vers 15. Fourth thing, I'm sorry. Yeah. Go ahead, 15. Vers 15. Denkt daran, dass ihr alle in Ägypten Sklaven gewesen seid und dass der Herr, euer Gott, euch befreit hat. Deshalb gebe ich euch heute dieses Gebot. We need to be grateful. Wir müssen dankbar sein. If you're going to have joy in your heart in giving, wenn du Freude im Herzen hast beim Geben, you need to remember how blessed you are. Wenn du das möchtest, dann musst du dich daran erinnern, wie gesegnet du bist. This is something that needs to grab a hold of your heart. Das ist etwas, was dein Herz ergreifen muss. God, I am so grateful for what you have done in my life. Gott, ich bin so dankbar für das, was du in meinem Leben getan hast. And you are filled up with this kind of heart. Und du bist erfüllt mit diesem Herzen. You know, you all know, or most of you do, I was 17 years old when I became a Christian. Die meisten von euch wissen, dass ich 17 Jahre alt war, als ich Christ wurde. Now that sounds very young. Das hört sich an, als wäre es sehr jung gewesen. It is young. Und das ist auch jung. But I had some years before that that were very, they were going on a very, very bad path. Aber ich hatte ein paar Jahre davor, auf denen ich auf dem absolut falschen Weg war. In fact, I'll be very honest with you right now. Ich werde jetzt ganz ehrlich mit euch sein. Just before I became a Christian, I've told you that I used drugs and all that kind of stuff. Ich habe euch schon erzählt, dass ich Drogen benutzt habe und so. But just, I think about 5 months before I became a Christian, I found one drug that I really, really liked. Aber so 5 Monate bevor ich Christ wurde, habe ich diese eine Droge gefunden, die ich wirklich, wirklich mochte. And that was a drug we called, at that time we called it Speed. Und damals hieß diese Droge Speed. And Speed gave you a lot of energy. Und Speed hat dir ganz, ganz viel Energie gegeben. And so I would go for days without sleeping. Also konnte ich tagelang ohne Schlaf auskommen. But then I would go for days crashing also. Aber dann auch ein paar Tage, wo ich einfach nur unten war. And the week before I became a Christian, I made a deal with a man to be a dealer of Speed. Und eine Woche bevor ich ein Christ wurde, habe ich mit einem anderen Mann dieses Abkommen geschlossen, dass ich diese Speed-Droge dealen würde. And actually after I came to know Jesus. Und nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Couple weeks later the man came up to me and says, "Okay, everything's set." Kam dieser Mann ein paar Wochen danach zu mir und sagt, okay, es ist alles bereit. We're ready to go. Wir können jetzt gehen. I've got your stuff for you. Ich habe hier das Zeug für dich. Let's go. Lass uns gehen. And I said, "Sorry." Und ich sagte, tut mir leid. I'm out. Ich bin da raus. That's not my life anymore. Das ist nicht mehr mein Leben. But I'll tell you what, if I had continued on that path. Aber ich sage euch, wenn ich diesen Weg weitergegangen wäre. I really don't think I would be alive. Dann glaube ich nicht, dass ich noch am Leben werde. Because I was liking that too much. Weil ich mochte das einfach zu sehr. And I think it would have killed me. Und ich glaube, es hätte mich umgebracht. I was just so into it. Ich war einfach so da drin. And if I think about, wow, I've got a wonderful family. Und wenn ich darüber nachdenke, Mann, ich habe eine tolle Familie. I have beautiful children. Ich habe wunderschöne Kinder. 3 great-grandchildren. 3 tolle Enkel. I have a few friends. Ich habe ein paar Freunde. You know, there's some of you here. Or you know, wow. God, I'm not living on the street. Ich lebe nicht auf der Straße. Again, not the street. I'm not looking down at those who do. Ich guck nicht auf diese Leute herab. But I'm just saying, I am so blessed. Aber ich sage einfach nur, ich bin so gesegnet. Thank you, Lord. Danke, Herr. I'm not dead. Ich bin nicht tot. My life wasn't cut short. Mein Leben war nicht kurz und dann zu Ende. I did experience the family that was always in my heart. Ich habe diese Familie erleben dürfen, die ich immer im Herzen hatte, mir immer gewünscht wow. habe. And so I can be grateful to God. Also kann ich Gott dankbar sein. And with that kind of gratefulness. Und mit dieser Art der Dankbarkeit I can give to others. Kann ich auch anderen geben. He's given to me. Er hat mir gegeben. And I should be open to be able to give to others. Und ich sollte einfach offen sein, anderen auch zu geben. That's the heart of God. Das ist das Herz, das Gott auch If hat. We are Christ-like people, wenn wir Menschen sind, die Christus ähnlich sind, we need to hold on to God's heart. Dann müssen wir uns an Gottes Herz festhalten. Giving be a part of who we are. Und zulassen, dass das Geben ein Teil dessen ist, wer wir sind. Let's pray that God will change our hearts. Lasst uns beten, dass Gott unsere Herzen verändert. Change us from being selfish. Uns verändert davon, selbstsüchtig zu sein. For having grief or sorrow because we gave. Dass wir Sorge haben oder dem nachtrauen, was wir gegeben haben. To make us generous people. Dass er uns zu großzügigen Menschen and macht. To make us thankful and grateful people. Und dass er uns zu dankbaren Menschen macht. God, we call on you to change our hearts. Vater, wir rufen dich an, dass du unsere Herzen veränderst. I pray that you will remove from us this selfish heart. Ich bete, dass du von uns wegnimmst dieses selbstsüchtige Herz. And you will pour into us the giving heart that you have. Und dass du in uns dein gebendes Herz einsetzt. That we will not be always thinking about ourselves. Dass wir nicht immer nur an uns selbst denken würden. But we'll be so full of gratitude to you that Lord will be generous with other people. Aber dass wir so voller Dankbarkeit dir gegenüber werden, dass wir auch anderen Menschen geben können. Thank you for doing an operation in our lives. Danke, dass du diese Operation in unserem Leben vornimmst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.